Kundgabe 5979. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.06.1954. Bitte um den göttlichen Geist. In der Kraft des Geistes stehet ihr, so wie ihr mich und meinen Geist begehret. Denn dieses Begehren sichert euch den Zustrom meiner Kraft, weil jede geistige Bitte erfüllt wird, weil diese das Bekenntnis ist der eigenen Schwäche und demütiger Unterwerfung eurem Gott und Vater von Ewigkeit. Einstens wieset ihr diese Kraft zurück, und ihr fielet dadurch in die Finsternis. Ihr verloret jegliche Erkenntnis. Ihr konntet Wahrheit und Irrtum nicht mehr unterscheiden. Ihr wandtet euch ab von mir und wurdet bar der Kraft und des Lichtes. Ihr trenntet euch freiwillig von mir. Ihr erkanntet mich nicht an als Kraftquell und ginget darum auch aller Kraft verlustig. Eure Bitte um die Kraft des Geistes, um Erhellung, um Erkenntnis, hebt euren zuvorigen Abwehrwillen völlig auf. Ihr habt euch entschlossen zur Rückkehr. Ihr wendet mir wieder eure Blicke zu. Ihr sehnet euch nach der Bindung mit mir, die ihr einst freiwillig zerstörtet. Ihr erbittet euch also das, was ihr einst verschmäht habt. Und diese Bitte wird euch immer erfüllt werden. Ist es doch mein ständiger Heilsplan, euch wieder in den Zustand zu versetzen, wo ihr Licht und Kraft durchstrahlt wirken könnet, in meinem Willen. Also wird kein Mensch vergeblich bitten, so es ihm ernst ist, darum das Rechte zu erkennen, und er mich selbst darum angeht, dass ich ihm meinen Geist schenke. Dieser ernste Wunsch bleibt nicht unerfüllt, aber er muss ernst sein. Er muss dem Herzen entsteigen. Er darf nicht nur mit dem Munde ausgesprochen werden als leere Gebetsform, die nicht zu meinen Ohren dringt, weil ich ein wahrhaftiger Geist bin, der im Geist und in der Wahrheit angerufen werden will. Die ernste Bitte, von der Kraft meines Geistes durchflutet zu werden, setzt ein tiefes Wahrheitsverlangen voraus. Und es erkennt der Mensch, dass er diese Wahrheit nur bei mir und mit meiner Hilfe finden kann. Und darum bedeutet sie gleichzeitig Anerkennung. Glauben an ein höchst vollkommenes Wesen. Es kann eine ernste Bitte um den göttlichen Geist nur ein tiefgläubiger Mensch aussprechen. Ein Mensch, der die Existenz einer Gottheit nicht leugnet, ansonsten er sie nicht anrufen würde. Und diesen Glauben enttäusche ich auch nicht, und ich gebe mich zu erkennen, indem er Beweise der Erhörung seiner Bitte empfängt. Ich offenbare mich ihm, und er wird sich meiner Gegenwart bewusst. Und nun geht er ewig nicht mehr von mir. Die Kraft meines Geistes hat auf ihn gewirkt. Es ist die Rückkehr vollzogen worden. Es ist die einstige Abwehr, die Sünde des Abfalles von mir, freiwillig abgelegt worden. Sie wurde erkannt und fand Vergebung. Denn die Kraft des Geistes begehren und empfangen bedeutet gleichzeitig auch Anerkennung und Erlösung durch Jesus Christus, der durch sein Kreuzesopfer erst die Möglichkeit schuf, dass der göttliche Geist einen Menschen erfüllen konnte, dass der Mensch überhaupt erst seinen Willen richten konnte nach oben, dass also sein Begehren Gott und der Wahrheit zugewandt ist. Und wer ernstlich die Wahrheit begehrt, der kann auch nicht Jesus Christus ablehnen. Er ist gleichsam durch Jesu Blut schon frei geworden aus der Fessel meines Gegners. Er entfloh der Finsternis und sucht das Licht, das er nun auch gewisslich finden wird durch die Kraft des Geistes, durch mein Wirken in und an ihm. Amen.